Hey Roman. Jo. Na, alles fit? Nicht so ganz. Bin erkältet. Du, ich glaube, du musst ein bisschen, wir müssen ein bisschen hier so näher ran. Damit es ein cozy Feeling für den Zuhörer gibt. Yes. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute wieder in einer relativ veränderten Atmosphäre. Heute sind wir nicht bei Roman. Heute sind wir irgendwie ein bisschen bei mir. Aber wir gehen jetzt nicht mehr ganz genau drauf ein, wo genau. Mhm. So, willkommen beim Ja oder Nein Podcast mit Roman und David. Heute, Servus. Heute die, ich sag gar nicht welche Folge, weil ich weiß nicht, wie es in der Reihenfolge nachher ist. Deswegen ist es egal. Und heute natürlich wieder ein neues Thema. Und bevor wir das erklären, soll ich ja immer sagen, wie es funktioniert. Ja, und bitte. Zwar funktioniert es folgendermaßen. Roman und ich werden jetzt 15 Minuten lang über ein Thema sprechen. Und gegebenenfalls schreibe ich mir dazu Pro und Kontras auf. Und ganz zum Schluss ziehen wir ein Fazit. Sowohl für uns beide und du darfst natürlich entscheiden, ob du für dich selber auch ein Fazit ziehen möchtest, was natürlich toll wäre. Genau. Heute die Frage. Brauchen wir Werbung? Brauchen wir Werbung? Ich muss das gleich mal aufschreiben, sonst vergessen wir das noch. So, und bevor wir jetzt lang rumquatschen, hier Roman. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Okay, 15 Minuten. Brauchen wir Werbung? Also ich beobachte, dass wir immens mit Werbung zugeschissen werden. Jeden Tag, an jeder Nummer. Allein Facebook, ja? Was da für ein Scheiß die ganze Zeit läuft. Im Fernsehen, gerade auf Facebook ist Ja- oder Nein-Podcast-Werbung. Überall, ja? Ja, Schweine, hey. Ja, immer dieser Podcast. So, im Hintergrund ein kleines Geheimnis. Wer es löst, ja, ist am Start. Und ich gucke mir manchmal Werbung im Fernsehen tatsächlich an, weil manche ist ja auch interessant. Auch. Manche Werbung ist echt cool, aber manche Werbung ist so sinnlos und unnötig, wo man sich denkt, was haben die sich dabei gedacht? Waren die besoffen? Also ich denke mir halt immer, irgendjemand muss so einen Werbespot ja freigeben. Ja. Da gibt es diesen Typen, der wird irgendwie gebrieft und dann, oder keine Ahnung, eine Agentur, ja, sagt dieses Unternehmen, wir brauchen einen Spot, der dieses Produkt in den Fokus setzt. Dann sagt die Werbeagentur, ja, ist klar, machen wir kein Thema. Und dann bringen die einen mega geilen Vorschlag und dann sagt aber der Typ, der den Werbespot in Auftrag gegeben hat, das ist uns vielleicht doch ein bisschen zu crazy und ein bisschen zu krass. Lass uns doch was Konventionelles machen und dann kommt Scheiße raus. Dann kommt dabei voll der Beschiss raus. So ist es. Die Sache ist aber, dass wir dann die Idioten sind, die sich den Scheiß angucken müssen. Ja. Genau. Aber brauchen wir den Scheiß? Müssen wir uns das angucken? Brauchen wir Werbung, um in eine bestimmte Richtung gelenkt zu werden, oder brauchen wir den Scheiß nicht? Also, die Sache ist ja, können wir hier schon Pro und Contra aufschreiben? Also brauchen wir Werbung? Das soll ja nachher die Antwort geben. Ja, wir brauchen Werbung und ja, wir brauchen keine Werbung. Also wir brauchen... Um uns ein bisschen zu orientieren, brauchen wir vielleicht Werbung. Pro, Contra. Also gut, Pro wäre zum Beispiel Orientierung. Ja. Das heißt, kaufst du Sachen, die beworben wurden? Wenn ja, was hast du dir zuletzt gekauft, was in der Werbung war? Puh, du fragst Sachen. Das weiß ich nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel in der Glotze irgendwas anschaut, ne, und man sieht es und denkt sich, ach, das bräuchte ich vielleicht. Ja, aber was denn zum Beispiel? Was bräuchtest du? Ein Fernseher. Was? Okay, also du kaufst den Fernseher, weil du den in der Fernsehwerbung gesehen hast. Klopapier, was weiß ich. Aber ganz im Ernst. Na, zum Beispiel. Oder eine Salbe gegen Scheidenpilz. Ja, was ich auch total krass finde, da kommen teilweise Werbespots, wo ich mir denke, also Leute, das möchte ich echt nicht im Fernsehen sehen. Ja. Und Nagelpilz, Scheidenpilz, Aspirin, die Werbung von Aspirin ist das. Aha. Da laufen zwei Mädels ein Treppenhaus hoch, so vielleicht sogar in Joggingklamotten. Ja, die ist wahrscheinlich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr her. Auf jeden Fall laufen die ganz nach oben, sind dann am Dach angekommen, stracken sich so ein bisschen an der Mauer und dann sagt die eine, oh, meine Knie tun mir weh. Und dann ist ja wohl klar, ja, die sind jetzt gerade 70 Stockwerke hochgejoggt und der einen tun die Knie weh. Man fragt sich, warum. Und die andere sagt, ja, dann nimm doch einfach mal eine Aspirin. Ja, klar, dann kannst du die nächsten 70 auch noch hochlaufen, weißt du, kein Problem. Also, boah, da denkst du mir, ey, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Du kannst ja nicht ernsthaft. Aber die Leute, und das ist ja das, man kann ja ein aufgeklärter Werbegucker sein und man kann ein unaufgeklärter Werbegucker sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich werde von Werbung nie beeinflusst. Mir ist das völlig, also ich stehe da drüber und diese unterbewussten Botschaften kriegen mich nicht. Das ist zum größten Teil vielleicht auch der Fall. Aber da gibt es trotzdem die Menschen, die das dann für voll nehmen und ja, sich klar. denken, ja. Aber Werbung, ich meine, wir brauchen ja genauso Werbung für unseren Podcast. Und ich als DJ brauche Werbung genauso. Ich muss ja irgendwie die Leute auf mich aufmerksam machen. Also dann ist Werbung auf jeden Fall pro. Erstens, wenn sie Orientierung bietet und zweitens, wenn es für uns ist. Ja, wenn es für uns ist, auf genau. jeden Fall. Wenn es also in eigener Sache. Ja. Wir brauchen keine Werbung, wenn sie was? Wir schwachsinnig ist. Genau, wenn sie schwachsinnig ist. Aber schwachsinnig muss ich ja definieren. Ja, was ist denn schwachsinnig? Ja, was ist schwachsinnige Werbung? Also ich meine, jeder, wenn wir jetzt den Punkt nehmen, für uns und in eigener Sache ist das pro, dann denkt sich das natürlich auch jeder Anbieter eines Produkts. Ja. Also ist für den Werbung pauschal sinnvoll. Ja, klar. Also wenn du ein Anbieter bist, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ja schon, aber dann ist dein Produkt für die Allgemeinheit tatsächlich sinnvoll. Na, das ist eher zweitrangig. Ja, eigentlich nicht. Weil derjenige, der diese Botschaft sendet, der denkt sich ja, ja voll klar, sinnvoll. Mein Produkt ist so wichtig, dass alle darüber Bescheid wissen voll müssen. Geil. Aber da ist die Frage, komm doch nochmal zurück auf den Scheidenpilz. Also jetzt streue ich Fernsehwerbung über Scheidenpilz. Mhm. Aber ja. Es gibt ja Leute, die brauchen das vielleicht. Ja, schon. Aber die sind dann meistens beim Frauenarzt und der sagt dann, probieren Sie es mal mit der Salbe gegen Scheiden. Und dann gucken sie diese scheiß Werbung und finden es mega unangenehm, weil sie wissen, die haben den Scheiß. Und das bringt mich auch noch, hey, von wegen Frauenarzt und Arzt allgemein, ja. Da laufe ich letztens mal an einer Apotheke vorbei. Mhm. Und die Apotheke hatte Sonderangebote. Für Scheidenpilz? Nein, die hatte Sonderangebote für irgendwelche Tabletten und Kapseln und Bullshit. Okay. Und dann dachte ich mir, jetzt mal ernsthaft, ihr seid eine Apotheke und ihr seid dafür verantwortlich, dass jeder ein Medikament dafür kriegt. Das, was er braucht. Das, was er braucht, genau. Und jetzt machen die Special Offers, ja, und sagen, hier, kauft ihr am besten doppelt so viel und schmeißt sie auf jeden Fall ein, ja, damit du noch kranker wirst, genau, auf jeden Fall. Genau, das ist doch echt scheiße. Das ist mega beschissen. Also, ich würde sagen, Contra, wir brauchen keine Werbung für Medikamente. Ja. Da machen sie schon, bei Zigaretten machen sie Schluss, ja, aber bei Medikamenten hauen sie drauf. Ja. Medikamente. Also ich finde, Medikamentenwerbung ist absolut untragbar und brauchen wir nicht. Ja, aber es geht ja auch um Werbung im Allgemeinen. Brauchen wir diesen Scheiß wirklich? Also, ja. Wir sitzen gerade vor einer riesengroßen Werbung, vor einem riesengroßen Plakat, aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Nein. Ja, das ist wieder dieses Plakat ist ja genauso, ja. Irgendwelche Leute meinen, das ist sinnvoll. Mhm. Und viele Leute, für die ist es nicht relevant. Mhm. Sollte Werbung nicht, also ich finde ja Google AdSense zum Beispiel. Mhm. Ja? Google mal als großen Global Player und als vertrauenswürdig oder nicht, stellen wir mal in Frage. Aber was die machen ist, die schalten zielgerichtete Werbung. Ja. An sich kann man sagen, okay, transparenter Mensch, es gibt viele Kontras. Auf der anderen Seite ist es gut, weil dich dann tatsächlich Werbung erreicht, die dich im günstigsten Fall interessieren könnte. Ich fühle mich da voll beobachtet. Weil ich ständig mit Werbung zugemüllt werde und denke ich, woher wissen die, dass ich das jetzt brauchen könnte? Aber das ist mal außer Frage gestellt. Zumindest werden die Produkte offeriert. Wir sind jetzt hier, brauchen wir Werbung. Yeah. Ja. Okay, jetzt macht Google diese Art von Werbung. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist es jetzt scheiße oder ist es gut? Gut ist es in dem Fall, du kriegst keine Aspirin angeboten, ja, sondern du kriegst jetzt wahrscheinlich ein neues Mikro angeboten oder ein neues Mischpult oder so. Ja? Aber das ist doch dann eigentlich okay. Ich würde sagen, wenn es selektierte Werbung ist, dann selektiert wird jetzt fast so ein bisschen wissenschaftlich hier. Mhm. Also selektiert ist okay. Das heißt, wenn die Zielgruppe definiert ist und wenn die Zielgruppe erreicht wird dadurch, finde ich es okay. Aber ich finde es trotzdem creepy. Ja klar, es ist seltsam. Aber ich meine, dadurch, dass du auf jeder scheiß Webseite dein Ja, ich akzeptiere Cookies klickst, ja, ist schon klar, dass Google davon Wind kriegt. Mhm. Die durchsuchen das Internet und speichern deine Cookies und wenn du dann noch mit dem Chrome-Browser rumömmelst, dann ist es klar, dass die das alles haben. Die stehen alle miteinander in Verbindung. Und dann von wegen Werbung. Beeinflusst uns Werbung? Ja klar. Und ja, okay, Folgefrage, bevor wir darauf eingehen. Du hast ja vorhin gesagt, du würdest dir einen Fernseher kaufen, wenn eine Werbung im Fernsehen kommt. Genau, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich brauche einen Fernseher, ne? Und dann kommt in der Werbung irgendwie ein mega geiler Fernseher für ein mega geiles Angebot und dann denkst du dir, ach cool, ich brauche ja eh einen, also kann ich den mir auch holen, weil er ja ganz gut ist. Ja, schon. Aber hat sich der Bedarf bei dir erst geweckt, als du die Werbung gesehen hast? Oder hast du vorher schon gedacht, ich brauche einen Fernseher? Ich habe vorher schon gedacht, ich brauche einen Fernseher. Und dann springst du drauf an? Kann sein. Okay. Und wie ist das jetzt mit Nutella oder mit Duplo? Weil jetzt Duplo zum Beispiel irgendwelche Begrifflichkeiten hat, die nicht Duplo sind, sondern zum Beispiel da steht genial oder perfekt oder sowas drauf. Ist das denn für dich ein Anreiz, ein Duplo zu kaufen? Nee, weil ich eh nicht auf Schokolade stehe. Okay, aber zum Beispiel, wenn du in den Supermarkt gehst, dann greifst du hin, wenn du dir irgendwas kaufst? Schaust du immer nach dem Billigen oder denkst du dir, ja, die Marke ist eigentlich ganz cool, die nehme ich? Ja. So, aber warum nimmst du deine Marke und zahlst mehr dafür, obwohl das andere wahrscheinlich vielleicht nicht besser, aber gleichwertig ist? Ich gucke mir halt auch die Werte an von den Produkten, ne? Also du machst dann Schachteldrehen? Ja, ich gucke mir das an. Ich guck okay, mir das auch und direkt auf an. Welche, okay, was kaufst du denn so? Schokolade kaufst du nicht. Nee. Aber jetzt Milch oder sowas? Ja, bei Milch zum Beispiel. Ja, ne? Was für Milch kaufst du? Frische Milch aus dem Regal und dann ist das irgendeine, keine Ahnung wie die heißt, auf jeden Fall ist die besser wie die. Okay, was für eine Marke kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn ich dich frage, was ist die bekannteste Marke für dich? Für Milch? Nein, nicht für Milch, für dich. Für mich? Ja, genau. Ikea. Jetzt mal, was, Ikea? Ernsthaft? Ja. Also wenn dich jemand an der Marke fragt, ist dein erster Ding Ikea? Ja. Okay, und was wäre die zweite? Pioneer. Echt? Ja. Darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Doch. Und warum Pioneer? Machen die Werbung? Naja, klar. Ich habe ja auch mit dem Zeug zu tun. Das ist ja eben die Marke für DJs. Für Mischpulte, Kopfhörer und Plattenspieler. Weil die sich bewiesen haben oder weil die Marken machen? Weil die sich auch bewiesen haben. Das ist Clubstandard. Okay, also ja. Die machen einfach geile Produkte. Die machen einfach gute Produkte. Okay, wann gibt es einen Werbespot, der dich schon mal so beeinflusst hat, dass du gedacht hast, ich gehe vom Pioneer weg und kaufe was anderes? Oder eine Werbung allgemein so? Zum Beispiel Teufel, das hatten wir auch schon mal. Ja. nee, nicht wirklich. Also klar, aber dann ist es mir nicht wert, da schon wieder so viel Kohle zu investieren, verstehst du? Das ist ja dann auch eine Geldfrage. Ja genau, aber wir zahlen ja, Werbung hat ja dann eigentlich zur Folge, dass wenn jemand einen Werbespot schaltet oder eine Werbung irgendwo, dass er ein Produkt verkauft, das größtenteils, denke ich mal, teurer ist als die Konkurrenzprodukte, ja. Wenn es eine Marke ist. Und die versuchen dich ja dann zu ihnen hinzuziehen und verkaufen dir sozusagen eine Firmenphilosophie. Mhm. Ja. Und dann, wann ist man bereit, tatsächlich in die neue Marke zu investieren? Also mit seinem eigenen Geldbeutel. Wenn man an die Marke glaubt und sich denkt, boah, das ist wirklich eine geile Scheiße. Ne? Ja schon, aber ich meine, letztlich ist es ja, du glaubst ja, wann glaubst du an Werbung? Oder wann glaubst du an ein Produkt? Ist es die Werbung, die dich das, zum Beispiel diese emotionale Werbung von Hornbach oder so? Mhm. Fühlst du dich jetzt, da du die Werbespots kennst, zu Hornbach hingezogen? Ja. Ja, ne? Das ist krass. Die machen Imagebuilding und suggerieren dir, hey, wir sind die gleichen wie immer, aber unser Werbespot ist geil. Genau. Obwohl der Laden voll scheiße ist, mal dahingestellt, ne? Aber die Werbung ist mega und du denkst dir, boah, ich will jetzt was bauen. Ja, genau. Also kann man dann auf die Frage, brauchen wir Werbung, kann man da eine Antwort, also jetzt kann man dann Pro oder Contra sagen, wenn das jetzt emotional geile Werbung ist. Ich meine, ich finde die stark, also ich finde es toll, so Werbung anzugucken, yeah. Weil sie einfach total kreativ ist, genau. Und so. Ja? Und das finde ich cool an Werbung, dass Werbung richtig kreativ und ausgefallen ist. Also kann man sagen, ja, wenn sie geil ist. Ja, wenn sie geil ist. Ja, wenn geil. Okay. Das ist ja irgendwo auch ein kreativer Ansatz, ne? Und jemand hat sich ja. Aber wir müssen uns ja klar darüber sein, dass das nur Werbung ist. Das ja, ist genau. Nur, das ist genau. Nur eine Geschichte. Das ist nur eine Geschichte. Das ist nur eine Geschichte. Und wir lassen uns aber davon beeinflussen und auf irgendeine Seite ziehen. Und dann haben wir so ein Markenbewusstsein im Kopf und basierend darauf treffen wir dann Kaufentscheidungen. Das ist ja voll der Propagandascheiß. Es geht ja nicht nur bei Produkten, sondern die Politik macht ja auch Werbung. Die wollen uns ja auch nur was verkaufen. Die wollen uns auf irgendeine Seite ziehen. Ja, das hat man, glaube ich, schon mal. Aber Wahlplakate, das war mit Lügen und so, ne? Ja, genau. Ja, schon. Und dann ist ja auch die Frage, lügt Werbung uns an? Na, auf jeden Fall, denke ich. Na klar. Aber wann? Na, zum Beispiel bei irgendwelchen Medikamenten, ne? Aber da lügen die ja nicht. Also zumindest nicht offensichtlich. Nicht offensichtlich, aber die lügen schon. Weil die wollen uns das verkaufen, was wir eigentlich nicht brauchen oder das verkaufen, was eigentlich gar nicht drin ist. Und auch was auch krass ist, finde ich, jetzt von wegen, wir waren ja vorhin bei diesem Medikamentengedöns, ne? Mhm. Da dir wird suggeriert, dass wenn du irgendwie was fühlst an einer bestimmten Stelle, dass das dann plötzlich das ist, wogegen das Medikament hilft. Wobei das ist aber totaler Quatsch. Ja, wahrscheinlich ist dein Bedürfnis, dieses Medikament zu verwenden, nur deswegen aufgetreten, also zum Beispiel Nagelpilz, ja? Du siehst die Werbung Nagelpilz und hast im Kopf, ah, okay, da gibt's was gegen Nagelpilz. Und 3 Tage später stellst du fest, du hast Nagelpilz. Und diese Korrelation, die gibt's, glaube ich, tatsächlich. Man muss nur an den Placebo-Effekt denken. Psychologie, ja, auf jeden Fall. Das ist voll der Psycho. Und dann ist halt dann ist echt, also jedem, der Werbung guckt, der sollte davor gefeit sein, oder heißt das so, dass man sich echt davon wegnimmt, die vielleicht anguckt oder auch wegschaltet, aber man sollte echt darauf gefasst sein, dass die Werbung irgendwas in einem auslöst, das dann dazu führen kann, dass man dieses Produkt tatsächlich braucht. Ja, Werbung manipuliert auf jeden Fall, das ist klar. Und dann, was die Ernährung angeht auch. Mhm. Für jede Scheißnahrung gibt es Werbung und das bringt einen in so einen Modus von, ich presse nur noch Scheiße in mich ein. Ja, ich bin dem aufverfallen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 25 Sekunden. Okay, also Kontra. Kontra gegen Werbung ist, wenn's bescheuerte Nahrung ist. Genau, wenn man nur Scheiß in sich hat. Ja, sind wir schon wieder die Moralapostel. Aber da werden die alle fett, weil die Leute so auf die Kacke hauen. Naja, klar, weil denen ja nichts anderes gezeigt wird, außer dieser Scheiß. Scheiß Nahrung, ne? Genau, und da kriegen die in den Schulen, kriegen die Sachen vorgesetzt, die wahrscheinlich noch gelabelt sind mit irgendeinem Bullshit. Ey, oh, Zeit okay, abgelaufen. Das ging jetzt schnell. Alter, das wir ging haben, jetzt wirklich schnell. Ja, jetzt wir haben reingehauen. Uns echt voll einen abgerockt. Okay, Roman, stopp den Timer. Jo. Und jetzt mal, bevor wir jetzt zum Gesamt-Pro und Contra kommen, deine Meinung, brauchen wir Werbung? Kurzes Fazit von Roman. Ja, wir brauchen Werbung, wenn es informativ und sinnvoll ist. Okay. Und ich sag ja, wir brauchen Werbung. Also wir sind da echt einer Meinung. Ja. Ich bin auch, also wenn sie sinnvoll ist, wenn sie tatsächlich Produkte hypt, die vertretbar sind, auf jeden Fall. Und ganz im Ernst, wenn die gut gemacht ist. Und jetzt zum ganzen Fazit für dich nochmal zur Wiederholung. Also, wenn du Orientierung suchst, wenn du deinen eigenen Scheiß verkaufen willst und wenn du auf selektierte Werbung über Google stehst, dann ist Werbung auf jeden Fall was für dich. Und ja, wenn geil. Ja klar, das habe ich auch gerade noch gesagt. Wenn Werbung gut gemacht ist, dann solltest du sie auf jeden Fall angucken. Ansonsten wegschalten. Da sind wir schon mal wegschalten beim Kontra. Wenn du Schwachsinn siehst, wenn du Medikamentenwerbung siehst und wenn nur dämliche Nahrungsmittel kommuniziert werden, dann schnell an den Rechner, den Lieferanten, die E-Mail-Adresse raussuchen und einen gepfefferten Brief hinschreiben. Oh, das war jetzt nicht ganz so frei. Ja, aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns die nächste Woche. Und nicht vergessen, ratet uns auf iTunes, gebt uns ein paar Sterne und lasst auch mal einen Kommentar da. Ladet andere Leute ein, diesen Podcast zu hören. Besucht uns mal auf Twitter oder postet was auf unserer Facebook-Seite. Ne? Es gibt viele, viele Möglichkeiten. So sieht's aus. Glaubt nicht jeden Scheiß und bildet euch eure Meinung. Haben wir wieder was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.